So turn to the book of Hebrews. Und schlagen wir hin zum Hebräerbrief. And let's pray. Und lass uns beten. Lord Jesus, thank you for this evening. Herr Jesus, danke für diesen Abend. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte hinein in unser Herz. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. The book of Hebrews is an extremely wonderful book. Der Hebräerbrief ist ein ganz extrem wunderschönes Buch. It's 13 chapters. 13 Kapitel. And it's full of warning. Aber auch voll von Warnungen. And very prophetic. Auch sehr prophetisch. I want to read starting with verse 1 in chapter 1. Ich möchte einfach einsteigen mit dem Kapitel 1, Vers 1. And these first three verses are key to the whole book. Die ersten drei Verse sind der Schlüssel für das gesamte Buch. We're going to make reference back to it. Und wir werden uns da auch wieder drauf beziehen. And I want you to listen very carefully. Und ich möchte, dass ihr einmal ganz sorgfältig zuhört. And very thoughtfully. Und wirklich tief in Gedanken damit geht. The first word is God. Das erste Wort ist Gott. I want you to picture the universe for a moment, the one who created it. Stell dir das Universum vor und den, der es geschaffen hat. God. Gott. God, after he spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways. Gott, nachdem er vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, in these last days has spoken to us in his Son. Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Whom he appointed heir of all things. Den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Through whom also he made the world. Durch den er auch die Welten gemacht hat. You gotta think with this, because it can just go right over your head. Denkt damit. Das kann einfach so direkt über euren Kopf weggehen. He created this world. Er hat diese Welt geschaffen. This planet. Diesen Planeten. Everything on it. Alles darauf. Every bird, every animal, every vegetable. Jeden Vogel, jedes Tier, jedes Gemüse, jede Frucht. Verse 3, and he is the radiance of his glory. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. This is Jesus. Wir sprechen von Jesus. And the exact representation of his nature. Und exakter Abdruck seines Wesens ist. And upholds all things by the word of his power. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Scientists are trying to figure out what holds an atom together. Die Wissenschaftler versuchen herauszufinden, was die Atome zusammenhält. We know right here. Wir wissen das von hier. It's Jesus by the word of his power. Es ist Jesus durch das Wort seiner Macht. When he had made purification of sins, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, this is the whole passion story right here. Und da finden wir die Leidensgeschichte direkt hier. The crown of thorns, the purging, die Dornenkrone, the Via Dolorosa, die Via Dolorosa, 6 hours on the cross, die 6 Stunden am Kreuz. After he had made purification of sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. Nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, setzt er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe. Now this book is all about warnings. Dieses Buch, da sind immer wieder Warnungen. It's all about warnings, about forgetting this. Es wird immer wieder gewarnt, dass wir das einfach vergessen. This reality. Diese Realität. Of the Jesus that we worship. Diese Realität des Jesus, den wir anbeten. We sang the song every day. Wir singen dieses Lied jeden Tag. It's you I live for. Du bist es, für den ich lebe. And I wonder how many of us can really sing that. Und ich frage mich, wie viele von uns das ganz echt singen können. Many people. Ich denke, viele Leute can sing from their heart every day, Lord, it's you I live for, every single day. Von Herzen sagen, ja, jeden Tag lebe ich für dich, Herr. As we continue in the chapter, wenn wir jetzt weitergehen im Kapitel, he makes statements like this. Dann macht solche Aussagen wie diese. In verse 5. Vers 5. Which angel did he ever call son? Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn? Which angel ever sat on his throne? Welcher Engel hat je auf seinem Thron gesessen? Verse 8. Vers 8. But of the Son he says, your throne, O God, is forever. Von dem Sohn aber sagt er, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. There is no one like Jesus. Es gibt niemanden wie Jesus. He's greater than any prophet that ever existed. Er ist größer und großartiger als jeder Prophet, der je lebte und existierte. He is not in their category. Er lässt sich nicht unter die Kategorie unterordnen. He's not in the category of the angels. Er ist nicht in der Kategorie der Engel. He is God. Er ist Gott. The Son. Der Sohn. And look at chapter 2 now, we have our first warning. Schaut mal Kapitel 2, die erste Warnung. For this reason we must pay closer attention to what we have heard. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben. So that we do not drift away from it. Damit wir etwa nicht am Ziel vorbeigehen. How many people here know somebody who was a fervent believer? Die von uns kennen jemanden, der ein glühender Gläubiger war, who no longer walks with the Lord. Der aber nicht mehr länger mit dem Herrn wandelt. Raise your hand. How many know two people? Wie viele Leute kennen zwei Leute? Three people? Drei Leute. How many know 10 people? Zehn Leute. How many know 50 people? 50 Leute. I've seen so many people. Ich habe so viele Leute gesehen, who were walking with the Lord, die mit dem Herrn gegangen sind, who drifted away, die dann irgendwie abgekommen sind. And this is what we're talking about today. Und darüber sprechen wir heute. Having an authentic faith. Es geht darum, einen authentischen Glauben zu haben. And relating that to authentic community. Und wir setzen das in Beziehung, damit eine authentische Gemeinschaft auch zu haben. Look at verse 3. Schaut mal Vers 3. How will we escape if we neglect so great a salvation? Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? You can apply this to five groups of people. Man kann das an fünf Gruppen von Leuten anwenden. First, every person who ever lived. Es lässt sich anwenden auf jede Person, die je gelebt hat. Who has heard about Jesus. Eine Person, die ja von Jesus gehört hat. How shall we escape if we neglect such a great salvation? Wie sollen wir entrinnen, wenn wir eine so große Errettung einfach verachten? Jesus said to the religious leaders. Jesus sagte zu den religiösen Führern. Matthew 23, 33. Matthäus 23, Vers 33. Who will save you from the damnation of Gehenna? Wer wird euch erretten von der Verdammung der Hölle? Jesus was there to save them. Jesus war ja da, um sie zu retten. Number two, the book is speaking to Hebrews. Punkt 2. Das Buch spricht an die Hebräer. To the Hebrew nation. An die hebräische Nation. A warning. Eine Warnung. Of the consequences of neglecting such a salvation to the nation. Eine Warnung über die Konsequenzen davon, wenn die Nation diese Errettung einfach verachten wird. In chapter 10. Kapitel 10. What will happen if we continue to willfully sin? Was wird geschehen, wenn wir weiterhin einfach willentlich sündigen? Speaking to them as a nation. Und er spricht sie an als eine Nation. What happened under Moses? Was geschah unter Mose? And the expectation of judgment. Und diese Erwartung des Gerichts. What will happen to us if we trample the blood of Jesus under our feet? Was wird mit uns geschehen, wenn wir das Blut Jesu Christi unter den Füßen niedertrampeln and despise his grace. Und seine Gnade verachten? And in 70 AD the Romans came. Im Jahre 70 nach Christus kamen die Römer and destroyed Jerusalem. Und zerstörten ganz Jerusalem. Destroyed the temple. Die zerstörten den Tempel. The expectation of judgment. Da ist sie, die Erwartung des Gerichts. Because every time a Hebrew went and sacrificed another goat and another bull and another lamb. Denn jedes Mal, wenn ein Hebräer dahin ging in den Tempel, einen weiteren Stier opferte, eine weitere Ziege, ein weiteres Lamm. They put Jesus to open shame. Haben sie Jesus offen beschämt. And it was saying that what you did does not count. We don't recognize it. It was not enough. Was sie mit gesagt haben ist, was du getan hast, wir erkennen es nicht an, es zählt ja nicht. It applies to Hebrew Christians. Und so lassen sich diese Worte auf hebräische Christen anwenden. They also continued sacrificing. Weil sie ja auch weiterhin Opfer gaben. They were also sending a message. Und auch sie haben damit eine Botschaft ausgesandt. It's not enough. Das Kreuz ist nicht genug. We need to keep sacrificing. Wir müssen weiterhin unsere Opfer bringen. When Hebrews 10:10 says, obwohl doch Hebräer 10:10 sagt, Jesus died on the cross once and for all. Jesus starb am Kreuz ein für alle Mal. It also applies to mature Christians any kind. Aber es lässt sich auch auf frei für Christen anwenden. Christen jeder Art. Jews and non-Jews. Juden wie Nicht-Juden. It also applies to worldly Christians. Es lässt sich auch anwenden auf weltliche Christen. Now I want you to, if you follow along verse 9, Vers 9, wenn ihr da mit mir weitergeht. It's a key verse here. Das ist ein Schlüsselvers. And at the end of it, it says that by the grace of God that Jesus might taste death for everyone. Also Kapitel 2, Vers 9, Teil B. Damit er, das heißt Jesus, durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. This word taste means that he had an authentic experience. Das Wort schmecken bedeutet, dass er eine ganz authentische Erfahrung machte da. Right? Jesus drank the whole cup for us. Jesus trank den ganzen Kelch für uns aus. Now this word is going to reappear in chapter 6 and it's going to be important to understand it. Dieses Wort wird wieder auftauchen, Kapitel 6, und es ist sehr wichtig, dieses Wort zu verstehen. And if you read the rest of chapter 2, und wenn du den Rest vom Kapitel 2 liest, you see like in verse 14 that it was important for him to become flesh and blood. Dann können wir in Vers 14 sehen, dass für ihn wichtig war, dass er Fleisch und Blut wurde. Verse 11, he's not ashamed to call us his brothers and sisters. Vers 11, er schämt sich nicht, uns Brüder und Schwestern zu nennen. Moving to chapter 3, gehen wir zu Kapitel 3, verse 1, Vers 1. Therefore, holy brethren, daher, heilige Brüder, partakers of a heavenly calling, Teilhaber der himmlischen Berufung, consider Jesus. Betrachte Jesus. He's talking to the brethren. Er spricht zu den Brüdern. There's a tendency to drift. Da gibt es eine Neigung, irgendwie abzudriften. If you look down at this chapter, und wenn du weiter unten schaust im Kapitel, it says Moses was called a servant, Moses wurde ein Diener genannt. But Jesus was called a son. Jesus aber der Sohn. And now we move verse 12, wir gehen weiter zu Vers 12. Starting with verse 7, Vers 7. It starts talking about Israel in the wilderness. Da spricht es über Israel in der Wildnis. Now it starts to apply to us. Jetzt lässt sich auf uns anwenden. What happened when they came out of Egypt? Was geschah da, als sie aus Ägypten herauskamen? They came out of Egypt by a miracle. Sie kamen aus Ägypten heraus durch ein Wunder. Exodus chapter 12, they put the blood of a lamb on the doorposts. Zweite Buch Mose Kapitel 12, sie strichen das Blut eines Lammes an die Türpfosten. For the Passover. Das war zum Passja. That the angel of death would pass over. Auf dass der Todesengel an ihnen vorüberziehen würde. Representing Christ. Und das repräsentiert Christus. That if we are under the blood of Christ. Dass wenn wir unter dem Blut Christi sind. The judgment of God passes over. Wird das Gericht Gottes an uns vorüberziehen. And God brought them through the Red Sea by a miracle. Und Gott brachte sie durch das Rote Meer. Durch ein Wunder. Representing what it says in Colossians 1:13. Und es repräsentiert das, wovon es spricht in Kolosser 1:13. That God has transferred us from the kingdom of darkness into the kingdom of his dear son. Dass Gott uns ja versetzt hat aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich seines geliebten Sohnes. And then the sea closed. Und dann hat sich der See, das Meer geschlossen. There was no going back. Da gab es keinen Weg zurück. And now they were a nation. Nun waren sie eine Nation. On their way to the promised land. Auf ihrem Weg in das verheißene Land. And God tested them right away. Und Gott prüfte sie gleich direkt. There was no water to drink. Es gab kein Wasser zu trinken. And what did the people do? Und was haben die Leute gemacht? They looked back and said, God opened the Red Sea and closed it. Sie haben zurückgeschaut. Gott hat ja das Rote Meer geöffnet und wieder geschlossen. God is a good God. Gott ist ein guter Gott. Let's worship him. Sie hätten sagen können, lass ihn uns anbeten. Beten wir den Herrn an für seine Güte. And then it rained. Dann hätte es geregnet. Or did it? War es nicht so? No, it didn't. Nein, es hat nicht geregnet. They didn't worship God. Sie haben ihn nicht angebetet. They cursed God. Sie haben ihn verflucht. They complained and they murmured. Sie haben sich beklagt und sie haben gemurrt. They wanted to go back. Sie wollten zurückgehen. They wanted to kill Moses. Sie wollten Moses töten. They were 14 days away from the promised land. Sie waren nur 14 Tage entfernt vom verheißenen Land. They drifted so quickly. Sie haben sich so leicht einfach ablenken lassen. In chapter 4, Kapitel 4, verse 1, Vers 1. Therefore let us fear. Fürchten wir uns nun. Another warning. Eine weitere Warnung. While a promise remains of entering his rest. Dass nicht etwa da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht. That any one of you might seem to come short of. Jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. This rest of God. diese Ruhe Gottes. A place of being a recipient of his goodness. Ein Ort, wo ich einfach der Empfänger seiner Güte bin. You go to a wedding. Du gehst zu einer Hochzeit. You haven't seen this person for years. It's your cousin. He's getting married. Das ist deine Cousine, die da heiraten. Du hast sie doch seit Jahren nicht mehr gesehen. It's going to be so good to see cousin Freddy. Den Cousin Freddy, ihn zu sehen, das wird so super sein. Recognize him. Ich glaube, ich werde ihn gar nicht mehr you erkennen. Come to the wedding and it's like, Freddy! Du kommst zur Hochzeit und denkst, Freddy! I didn't even know you and you're such a big boy. Er ist so groß geworden, ich kenne dich gar nicht mehr. Hi, how you doing? Hey, wie geht's dir? I just like to ask you a favor. Am kleinen Moment noch, ich habe noch einen kleinen Gefallen, bitte. Everything's not can you think you can paint the wall real quick and kannst du vielleicht eben hier noch die Wand streichen? Die Stühle sind noch im Keller. Das Essen ist nicht gekommen. Kannst du vielleicht den Blaumann anziehen und ein bisschen helfen, dass wir hier fertig werden? Was? There's no rest here? Hier gibt es keine Ruhe. I came for a wedding. What is this, a joke? Ich kam für eine Hochzeit. Ist das ein Witz? It's supposed to be prepared. Es soll doch alles vorbereitet sein. God prepared everything for us. Gott hat alles für uns vorbereitet. And he has a plan for me. Und er hat einen Plan für mich. That is prepared for me. Der für mich vorbereitet ist. That I should walk in it. Auf dass ich in diesem Plan wandle. Ephesians chapter 2 verse 10. Epheser Kapitel 2 Vers 10. Works that he foreordained. Werke, die er zuvor bereitet hat. That we would walk in them. Auf dass wir einfach in ihnen wandeln. That he would walk with us. Und dass er dort mit uns geht. We would for sure have persecution and difficulties. Ja, sicher, da wird es auch Verfolgung geben und auch Schwierigkeiten. But he would train us. Aber er wird uns trainieren. Hebrews chapter 12. Hebräer Kapitel 12. In this process. In diesem Prozess. This is the rest. Gibt es Ruhe. But he swore. Aber er hat geschworen, that generation would not enter this rest. Dass diese Generation nicht in diese Ruhe einkehren würde. Geht ihr dann mal zurück zu Kapitel 3, Vers 12. Look at this other warning. Schaut einmal nach eine Warnung. Take care, brethren, seht zu, Brüder, that there not be in any one of you, dass nicht etwa in irgendeinem von euch an evil, ein böses, unbelieving heart, Herz des Unglaubens sei, that falls away from the living God. Im Abfall vom lebendigen Gott. That's what happened to so many people that we know. Und das geschieht mit so vielen Leuten, die wir kennen. How does this happen? Wie kann das passieren? Let's continue. Machen wir weiter. Let's go to chapter 5. Gehen wir zu Kapitel 5. Look at verse 11. Vers 11. Concerning him, speaking of Jesus. Über ihn, sprich von Jesus, we have much to say, haben wir viel zu sagen. But it's hard to explain, und es lässt sich schwer darlegen, since you have become dull of hearing. Weil ihr im Hören träge geworden seid. They were not dull, sie waren einmal nicht träge, but now they've become dull. Aber sind sie träge geworden. Verse 12. Vers 12. For though by this time you ought to be teachers, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, I was a Christian 3 months. Ich war 3 Monate erst Christ. I thought, am I ever going to know anything? Ich habe mir gedacht, werde ich jemals irgendetwas wissen? Am I ever going to be the one teaching something? I'm always being taught. I just don't know anything. Ich bin immer gelehrt worden. Ich weiß ja gar nicht selbst. Wie wird das gehen jetzt? And I just taught what I knew. Aber ich habe einfach gelehrt, was ich wusste. All I knew is once I was blind, now I see. That's all I knew. Alles, was ich gewusst habe, einmal war ich noch blind, aber jetzt kann ich sehen. Das all war alles. I knew was once I was not born again, and now I am. Alles, was ich wusste, war einmal war ich nicht wieder geboren und jetzt bin ich wieder geboren. Und das ist alles, was ich den Leuten gelehrt habe. Bis ich dann etwas Neues gelernt habe. Ihr solltet andere Leute lehren. Aber ihr habt wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. And you have come to need milk and not solid food. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig. For he's just a baby. Denn er ist ein Unmündiger, ein Baby. And you can have Christians who are 25 years old who are still in their diapers. Man kann Christen haben, die sind 25 Jahre alt und sie sind immer noch in ihren Windeln. 25 years in the Lord who are still going goo goo gaga. 25 Jahre im Herrn und immer nur noch so bam. And it's not Abba Father. Und es ist nicht aber Vater, was sie sprechen. Gugugaga. You know how much time I spend a lot of my time just changing diapers. Und ich verbringe die ganze Zeit damit, einfach die Windeln zu wechseln. Pastor Rob. Pastor Rob. Oh, I love you. No problem. Oh, ich liebe dich, kein Problem. Let me change you. I got a diaper right in my pocket. You'll be fine. God bless you. Yes. Gottes Segen. Goo goo gaga. Yeah. Changing diapers. Windeln wechseln. What is milk and what is meat? Was ist Milch, was ist Fleisch? And I like to change diapers. No problem. Someone changed my diapers. So. Also ich liebe das auch, die Windeln zu wechseln, weil jemand hat auch meine gewechselt. You know, when you change it like 300 and 400 times, it's aber wenn like, man das so 300, 400 Mal macht. What's milk? Was ist Milch? Milk is this. Milch ist das. A cross. Das Kreuz. The nails. Die Nägel. A book. Ein Buch. That's inspired by God. Inspiriert von Gott. There's a heaven. Es gibt einen Himmel. And there's a hell. Auch eine Hölle. There's things that God is preparing for us. Es gibt Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat. Holy Spirit lives inside of us. Der Heilige Geist, der lebt in uns. God loves you. Gott liebt dich. Just like you are. So wie du bist. He died for you. He loves you. Er starb für dich. Er liebt There's dich. Forgiveness. Da ist Vergebung. You can't go so far from God that he will not reach you. Du kannst dich nicht so weit von Gott entfernen, dass er dich nicht erreichen könnte. As far as the east is from the west, so God has separated your sin from you. So weit wie der Osten vom Westen entfernt ist, so weit hat Gott deine Sünde von dir entfernt. It's all milk. Alles Milch. You want to know what meat is? Wisst ihr, was Fleisch ist? Husbands. Ehemänner. Love your wives like Christ loved the church. Liebt eure Ehefrauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Chew on that for a while. Na, das kaum mal. Wives. Ehefrauen. You want some meat? Wollt ihr ein bisschen Fleisch want haben? Something to chew on for about 2 months? Etwas, worüber ihr kauen könnt für 2 Monate? Submit to your husbands. Ordnet euch euren Männern unter. That's going to take 2 years. Yeah. Na, 2 Jahre braucht das. Chew on it. Kau mal drauf. Obey your leaders. Hebrews 13. Hebräer 13. Gehorcht euren Leitern. Chew on that one. Na, dann kaut mal das. In everything give thanks, for this is the will of God. In allem gib Dank, denn das ist der Wille Gottes. Chew on that one for a while. Na, kau mal darauf. This is meat. Das ist Fleisch. It's all about the process. Da geht es um diesen Prozess. Pray without ceasing. Betet ohne Unterlass. Rejoice evermore. Freut euch und immer zu erfreut euch. Know that everything's working to the good. Wisst doch, dass alles zum Guten zusammenwirkt. Meat is all about the process. Beim Fleisch, da geht es um den Prozess. Learning about the ways of God. Dass wir darüber lernen, wie die Wege Gottes funktionieren. In chapter 3 it says they strayed in their heart, they did not know my ways. In Kapitel 3 heißt es, sie wichen ab in ihrem Herzen, sie erkannten meine Wege nicht. Which brings us to chapter 6. Damit kommen wir zu Kapitel 6. Which is the message tonight. Und das ist die Botschaft von heute Abend. And next week. Und auch von der nächsten Woche. Now verse 4. Vers 4. And before I go into verse 4. Bevor ich jetzt in Vers 4 hineingehe. I was just saying this morning. Wir haben heute früh gesagt, one of the saddest things for me, eines der traurigsten Dinge für mich as a pastor, als Pastor is to change diapers, ist einfach Windeln wechseln zu müssen, to see people not grow up, und dabei zuschauen zu müssen, wie Leute einfach nicht aufwachsen. People have said, some people have said this. Einige Leute haben so etwas gesagt wie dies. They don't feel like they get nurtured in the church. Sie sagen, sie haben das Gefühl, dass sie in der Gemeinde hier nicht genug Nahrung bekommen. And I just want to set it straight as to what I'm believing. Und ich möchte das einfach nur gerade rücken, was so ich glaube. There's no mistake. Auf dass da kein Irrtum drüber gibt. I believe. Ich glaube. That growing up. Das aufzuwachsen. Means you learn to feed yourself. Bedeutet, dass du es lernst, dich auch selbst zu ernähren, geistlich. Man schaut sich ein einjähriges Kind an, einen Löffel nach dem anderen. It's all on the mother's breast. Sie wird noch gestillt. And what happens? You put the spoon in the child's hand. Und was geschieht? Dann gibst du aber das Löffelchen in die Hand des Kindes und dann lehrst du das Kind, das sich selbst ernährt. Now, if you feel today, honestly, that you're not being fed in our church. Also wenn du den Eindruck hast, dass du hier in der Gemeinde nicht richtig genährt wirst, when I listen to someone like Andy Stanley or someone like Tim Keller, und wenn ich da Leuten zuhöre wie Andy Stanley oder dem Pastor Keller, I will listen to one message 6, 7, 8 times. Dann höre ich mir eine Botschaft 6, 7 Mal an. One after the other. Eine Botschaft nach der anderen. Until I really grasp it. Bis ich es wirklich verstanden habe. I will take 12 pages of notes from one message. Und mache mir da 12 Seiten Notizen von einer Botschaft. There was one message that so touched my heart that I wrote out every single word of the message. Es hat eine Botschaft gegeben, die mein Herz so berührt hat, dass ich jedes Wort dieser Botschaft einfach niedergeschrieben habe. Go home and read the book of Hebrews. Geht nach Hause und lest den Hebräerbrief. Go to the internet and listen to the message again. Geht an das Internet und dann hört euch die Botschaft noch einmal an. Get a notebook and write down every verse that was used in the message. Nehmt euch ein Notizbuch und schreibt einfach jeden Vers da auf, der in der Botschaft verwendet wurde. I've been doing that since I've been 19 years old. Und das mache ich jetzt, seitdem ich 19 Jahre alt bin. I would leave the service and I'd go right to my room and I would write out the verses. Ich gehe aus dem Gottesdienst nach Hause, gehe in mein Zimmer und schreibe mir die Verse raus. Someone said to me, Rob, what do you want to be, a scholar? Jemand sagte mir, also Rob, möchtest du ein Schriftgelehrter was sein? In the dormitory. Das war bei uns im Schlafsaal. So, what do you want to be, a scholar? Möchtest du ein Schriftgelehrter said, werden? You don't even have any friends. Du hast doch gar keine Freunde. And I turned to the sky and I said, ich drehte mich zu ihm um. My friends, meine Freunde, will be the people that I meet on the mission field one day. Das werden die Leute sein, die ich auf dem Missionsfeld einmal treffen werde. Right now, I'm studying the word to get ready. Und jetzt studiere ich einfach das Wort, um mich darauf vorzubereiten. Read the book of Hebrews. Lest den Hebräerbrief. And chew on it, chew on it. Und kaut das durch. Chew on these verses. Kaut diese Verse durch. You know what's going to happen? Wisst ihr, was da geschehen wird? Next Sunday will come around. Der nächste Sonntag, er wird kommen. And you'll still be chewing. Und du wirst immer noch kauen. And thinking, und denken, I didn't even get done with the first message. Ich bin noch gar nicht durch mit der ersten Botschaft. This is what I believe. Und das ist das, was ich glaube. If you're looking for something else, then you have to look somewhere else. Wenn du etwas anderes suchst, muss es irgendwo anders suchen. We gotta feed ourselves. Wir müssen uns selbst ernähren. What if I get killed tomorrow by a car accident? Und was wäre, wenn ich morgen in einem Autounfall umgebracht wäre oder umkomme? Someone else will feed us. Jemand anders wird uns dann what ernähren. If persecution comes and it's illegal to be a Christian? Und was wird sein, wenn Verfolgung kommt? Das wird illegal werden, ein Christ zu sein. I don't know. Dann weiß ich nicht. Learn to feed yourself. Lerne es, dich selbst zu ernähren. Who feeds me? Wer ernährt mich? I listen to tapes. Ich höre mir Kassetten an. I feed myself. Aber ich nähre mich selbst. Because I have grown up. Weil ich aufgewachsen bin. Now look at chapter 6. Schau mal Kapitel 6. Now in verse 4. Vers 4. He is going to describe an authentic faith. Und jetzt beschreibt er einen authentischen Glauben. And he really can't say much more to prove that these people were authentic believers. Und er schreibt über authentische Gläubige. Und da gibt es nicht mehr, was er noch dazu schreiben könnte, um das zu beweisen, dass es eben diese sind. For in the case of those who were once enlightened, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind and have tasted of the heavenly gift, und die himmlische Gabe, da kommt das Wort wieder, geschmeckt haben, right, there's our word tasted. Und da haben wir es. An authentic experience. Eine authentische Erfahrung. And have been made partakers of the Holy Spirit. Und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. And have tasted the good word of God. Und das gute Wort Gottes. And the powers of the age to come. Und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. And then have fallen away. Und doch abgefallen sind. Now watch this warning here. Schaut mal, diese Warnung hier. It is impossible to renew them again to repentance. Es ist unmöglich, sie wieder zur Buße zu erneuern. Not to salvation. Es geht da nicht um die Errettung. But to repentance. Es geht da um die Buße. Repentance is vital to the whole process of my authentic faith growing. Buße ist ganz lebensnotwendig, damit mein authentischer Glaube wirklich wachsen kann. 2 Timothy chapter 2 verse 25. 2. Timotheus Kapitel 2 Vers 25. Repentance is a gift from God. Die Buße oder die Reue ist ein Geschenk Gottes. God has to give it. Gott muss mir dieses Geschenk geben. God doesn't give it to proud people. Gott gibt es nicht stolzen Leuten. Repentance is that God shows me something. Buße oder Umkehr ist, dass Gott mir etwas zeigt. Ich habe es vorher so gesehen, aber jetzt stimme ich Gott zu. I was worshiping idols, now I worship Jesus. Ich habe Götzen angebetet, aber jetzt bete ich Jesus an. I was living immorally, now I'm living pure. Ich habe unmoralisch gelebt, aber jetzt kann ich reinleben. I was studying philosophies, now I study the Bible. Ich habe Philosophien studiert, jetzt studiere ich die Bibel. I love the world, now I love the body of Christ. Ich habe die Welt geliebt. Aber jetzt liebe ich den Leib Christi. Gott zeigt mir das. Er öffnet meine Augen. Und ich stimme Gott darin zu. Und das ist diese Buße. And God grants it. Und Gott schenkt sie. But these people are denied repentance. Aber diesen Menschen wird diese Buße einfach verneint. For one reason here. Aus einem Grund. And here it is. Und der kommt hier. Since they again crucify to themselves the Son of God and put him to open shame. Und hier kommt der Grund, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Can I read it again? Sollen wir es nochmal lesen? These genuine believers, diese echten Gläubigen, crucify to themselves Jesus, kreuzigen für sich wieder Jesus, and put Jesus to open shame. Und setzen sie ihn dem Spott aus. How do we do this? Wie machen wir das? We do this when we selfishly embrace something. Wir tun das, wenn wir in unserer Selbstsucht etwas einfach an uns reißen. That Jesus selflessly died to deliver us from. Um also für etwas an uns zu nehmen, wofür ja Jesus selbstlos gestorben ist, um uns davon frei zu machen. For these Hebrew Christians it was the rituals. Für die hebräischen Christen waren es diese Rituale, die Jesus da umarmten. Was the end of all this. Jesus war aber das Ende davon. It was a shadow in Hebrews 10:1. Im Hebräer 10, Vers 1. Es war ja nur ein Vorschatten. He was the fulfillment of it. Er war die tatsächliche Erfüllung davon. And they stayed in the shadows. Aber sie blieben in diesen Vorschatten. And they put him to open shame. Und damit haben sie ihm öffentlich dem Spott ausgesetzt. Israel did not believe in the goodness of God. Israel glaubte nicht an die Güte Gottes, when they came out of Egypt, als sie aus Ägypten hervorkamen. We crucify Jesus again. Wir kreuzigen Jesus wiederum. When we live in such a way, wenn wir in einer solchen Weise leben, we are indifferent, dass wir gleichgültig sind, we are unthankful, undankbar, we complain, wir beklagen uns. We act like we are unsaved. Wir handeln so, als wären wir nicht errettet. Like we are crazy. Als wären wir verrückt. As though the Holy Spirit doesn't live in us. Als würde der Heilige Geist nicht in uns leben. And it can be right in the midst of the church. Und das kann stattfinden mitten in der Gemeinde. And though externally, und obwohl man so äußerlich we would say, I believe in Jesus and all this, sagt, ja, ich glaube an Jesus und all diese Dinge, but we have fallen away from an authentic faith in the living God. So sind wir doch von einem authentischen Glauben an den lebendigen Gott abgefallen. The most powerful thing ever, die mächtigste Sache jemals, to transform a heart, die geschehen ist, um ein Herz zu verwandeln, in all of history, in all of eternity, in der gesamten Weltgeschichte, aber auch in der ganzen Ewigkeit, is the cross, ist das Kreuz. Jesus, God's Son, crucified. Jesus, Gottes Sohn, gekreuzigt. But it doesn't touch us. Aber es berührt uns nicht. Yeah, I know that story. Come on. Ja, die Geschichte kenne ich ja schon. Who do you think you're talking to? Was denkst du, mit wem du I went redest? To Bible school. Ich war in der Bibelschule. Yeah, right. I know. Ja, das weiß ich. And you have fallen away from the living God. Und doch bist du abgefallen vom lebendigen Because Gott. The cross no longer affects you. Weil das Kreuz nicht länger dich beeinflusst. Where was the humility you had years ago? Wo ist die Demut, die du vor Jahren hattest? Where was the brokenness? Wo ist die Gebrochenheit? Wo ist die Sanftmut? Wo sind die Tränen? You have become this hard person. Du bist diese harte Person geworden. You've become bitter toward God. Du bist bitter geworden gegenüber Gott. In the process. In diesem Prozess. God was training you. Gott hat dich doch trainiert. Bringing you to a blessed place. Er wollte dich hinbringen an einen gesegneten Ort. And he brought so much blessing into your life. Und er hat tatsächlich auch so viel Segen in dein Leben hineingebracht. But you are so blind to it. Aber doch bist du so blind dafür. And we crucify Christ. Und wir kreuzigen Christus. Because his crucifixion doesn't affect me. Weil seine Kreuzigung mich nicht mehr beeinflusst. You want him crucified again? Möchtest du ihn noch einmal kreuzigen? You live like it. Du lebst so. Should he come down and come one more time and be crucified? Sollte er herunterkommen und noch einmal kommen, um gekreuzigt zu werden? Yeah, maybe. Vielleicht? I mean, I don't know. Eigentlich weiß ich nicht. What do you know? Also was weiß ich schon? He came, he died. Er kam, er starb. And if the cross cannot melt my heart. Und wenn das Kreuz mein Herz nicht zum Schmelzen bringt. And convince me, und mich einfach überzeugt, that God is a good God, dass Gott ein guter Gott ist, and he's bringing me to a good place, und er mich an einen guten Ort bringt, nothing will melt your heart. Dann wird nichts dein Herz zum Schmelzen That's bringen. Why people become bitter. Deswegen werden Menschen bitter. You know, a bitter single person, eine bittere Single-Person oder alleinstehende Person, Person wird eine bittere verheiratete Person. So before you marry somebody, also bevor du jemanden heiratest, get rid of the notion that you're going to change them. Also werd das los, dieser Glaube, dass du diese eine Person ändern könntest. You're never going to change them. Du wirst die Person nicht ändern können. The only thing that can transform us is the cross of Christ. Das Einzige, was uns verwandeln kann, ist das Kreuz Christi. It's the only thing that can melt the heart. Das ist das Einzige, was das Herz weich machen kann. And if I meditate on the cross, und wenn ich über das Kreuz nachdenke, and it doesn't touch my heart, das aber mein Herz nicht berührt, I should fall to my knees, dann sollte ich auf meine Knie fallen and weep and weep and und weinen und weinen und and weinen. Say, God, am I so hard? Gott, bin ich so hart? I'm so untouched. Bin ich nicht mehr berührbar? Are you denying me repentance? Tust du mir die Buße vorenthalten? Am I so indifferent? Bin ich so gleichgültig geworden? Meine Augen sind blind. Open my eyes. Öffne meine Augen. Where am I going? Wo gehe ich hin? I'm lost. Ich bin verloren. I'm lost in bitterness and weirdness. Verloren in dieser Bitterkeit, in dieser Seltsamkeit. Touch my heart, forgive me. Berühre mich. I want to look at the cross and weep. Vergib mir, ich möchte an das Kreuz schauen. I want to look at the cross and worship. Ich möchte dich anbeten am Kreuz. I want to stand before you one day. Ich möchte eines Tages vor dir stehen. And have been a blessing to you. Und ein Segen sein für dich. I don't want to bring you to open shame. Ich möchte dich nicht dem Spott aussetzen. You died once and for all. Du bist ein für alle Mal gestorben. It's good enough for me. Und das ist gut genug für mich. Forever. Look at the next verse and we'll close. Schauen wir auf den nächsten Vers. Yes. For the ground that drinks the rain. Sorry. Verse 7. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt. That rain is his goodness. Dieser Regen spricht von seiner Güte. Which often falls on it and brings forth vegetation useful to those for whose sake it was tilled. Und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird. Receives a blessing. Es empfängt Segen von God. Gott. It receives a blessing from God. Empfängt Segen von Gott. But if it yields thorns, wenn es aber Dornen, murmuring, complaining, unthankfulness, dieses Murren, dieses Klagen, diese Undankbarkeit, indifference to all that God's done. Gleichgültigkeit gegenüber all dem, was Gott gemacht hat. Somebody gets married and God was so faithful. Jemand heiratet und Gott war so treu. And every day of their life they just suck in and put their spouse down. Jeden Tag ihres Lebens machen sie einfach ihren Gatten oder ihre Gattin runter. You think, where's the thankfulness? Wo ist da die Dankbarkeit? Wow. What an unthankful person. Was für eine undankbare Person. Then they walk around the church. Dann gehen sie so in der Gemeinde umher. Faces of death. Und dann dieses tote Gesicht. You know why? Wisst ihr warum? They have departed from the living God. Sie sind abgewichen vom lebendigen Gott. They're still in the midst. Sind immer noch in der Mitte. They haven't meditated on the cross in years. Sie haben jahrelang nicht mehr über das Kreuz nachgedacht und meditiert. They're not broken inside by Christ. Sie sind nicht gebrochen innen drin von Christus. And look at verse 10 and we'll close. 10. For God is not unjust so as to forget your work. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen. And the love which you have shown toward his name. Und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt. In having ministered and still ministering to the saints. Indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Just close with this. Wir wollen abschließen mit diesem. The connection between authentic faith, authentic community. Die Verbindung zwischen authentischem Glauben und dieser authentischen Gemeinschaft. Dieser authentische Glauben, er fließt direkt in diese Gemeinschaft hinein. Der Regen, er fällt auf diesen Grund nieder. Und so bringt der Boden Frucht hervor. And that fruit is a love for the people of God. Und diese Frucht ist eine Liebe für das Volk Gottes. Und the people who can be the people of God. Und auch für die, die einmal das Volk Gottes sein können. I'll close with this. Ich schließe mit Folgendem ab. If we don't have a heart for lost people, wenn wir kein Herz haben für verlorene Leute, your faith is not authentic. Dann ist dein Glaube nicht authentisch. I'll say it again. Ich sage es noch einmal. If I meditate on the cross and it melts my heart. Wenn ich über das Kreuz nachdenke und mein Herz dabei weich wird und schmilzt. And I am indifferent to everyone else who could know Jesus. Ich aber gleichgültig bin gegenüber all den anderen Personen, die doch Jesus noch kennenlernen könnten. Then I don't know him. Dann kenne ich ihn eigentlich nicht. And this is what Easter is all about this year. Und darum genau geht es zu Ostern dieses Take Jahr. Take an inventory of your life. Mach einmal ein Inventar von deinem Leben. Don't be afraid. Hab keine Angst. If you're falling short, wenn es dir irgendwie nicht hinreicht, God is there. Gott wird da sein. It's not impossible to be renewed. Es ist nicht unmöglich, erneuert zu werden. It's only impossible when we are indifferent toward the cross. Es ist nur dann unmöglich, wenn wir dem Kreuz gegenüber gleichgültig sind. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus, Herr Jesus, thank you for being so wonderful. Danke, dass du so wunderbar bist. We want to stand before you one day. Wir wollen eines Tages vor dir stehen. We want to hear. Wir wollen hören. Church at Lebgasse. Gemeinde in der Lebgasse. Come forward. Tretet hervor. Well done. Gut gemacht. You were everything I wanted you to be. Ihr wart all das, was ich für euch gewollt habe. You were weak. Ihr wart schwach. And you had my strength. Aber ihr hattet meine Kraft. You failed. Ihr habt auch versagt. You sinned. Ihr habt gesündigt. And you were forgiven. Aber ihr habt Vergebung empfangen. And you went on. Und ihr seid einfach weitergegangen. Thank you. Danke. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand heute Abend hier. Maybe you feel like you've been putting Jesus to open shame. Vielleicht fühlst du dich so, als hättest du Jesus dem öffentlichen Spott ausgesetzt. Maybe your heart is hard tonight. Dein Herz ist es so hart. Maybe you feel like you've already fallen away. Vielleicht fühlst du dich so und denkst, na, ich bin ja bereits abgefallen. You don't even know what you're doing here tonight. Ich weiß ja gar nicht, was ich hier überhaupt mache. God wants you here. Let's pray. Lass uns beten. Lord, we pray to you as your children. Herr, wir beten zu dir als deine Kinder. Grant us repentance. Schenk uns diese Gabe der Buße. We humble ourselves before you. Wir demütigen uns vor dir. Lord Jesus, Herr Jesus, we thank you. Wir danken dir for dying for us. Dafür, dass du für uns gestorben bist. We want to be authentic. Wir wollen authentisch sein. Forgive us. Vergib uns. Fill us with your spirit. Füll uns mit deinem Geist. Just let the Lord love you right now. Lass dich einfach lieben vom Herrn. Let him extend his hand down. Lass ihn einfach seine Hand zu dir ausstrecken. Just touch you. Und dich anrühren. Maybe you're here this tonight and you've never received Jesus. Vielleicht bist du heute Abend hier und du hast Jesus noch nie empfangen. You've never prayed to him and said, "Forgive me." Du hast noch nie zu ihm gebetet und einfach gesagt, vergib mir. Pray with me tonight. Bete einfach mit uns heute. Say, Lord Jesus. Sag, Herr Jesus. Cleanse me, wash me. Reinige mich, wasch mich. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünde. I want to walk with you. Ich möchte mit dir gehen. The living God. Du bist der lebendige Gott. I want to enter the process. Ich möchte einfach hinein und eintreten in diesen Prozess, toward the promised land. Der dahin läuft in das verheißene Land. A purpose for my life. Den Zweck, den du hast für mein Leben. Lord, forgive us. Herr, bitte vergib uns. For complaining. Dass wir uns beklagt haben. For indifference. Dass wir gleichgültig waren. Let's have the worship team come up and we'll sing a song to the Lord.